بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter mit unserer 53. Frage. Oder Autor sagt hier: Was sind die Beispiele der schönsten Namen Allahs aus dem Koran? Und Alhamdulillah, er hat einige hier aufgezählt. Er hätte sehr, sehr viel bringen können. Warum bringt er das überhaupt? Weil die Namen und die Eigenschaften, besonders die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, sie gehören zur Aqida. Das zu verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'alas Namen und Eigenschaften auch sind eine Angelegenheit von der Aqida. Und das Lernen von den Namen und deren Bedeutung ist Aqida. Deswegen bringt er hier diese Sachen. Und er bringt hier verschiedene Verse, wie: Wahrlich, Allah ist erhaben und groß, wahrlich, Allah ist gütig und allkündig, wahrlich, er ist allwissend, allmächtig, allhörend, allsehend, dann wieder allmächtig, allweise. Ich zähle jetzt mal nur kurz auf, ihr könnt diese Sachen inshallah im Buch selbst nachlesen. Allverzeihend und barmherzig, gnädig und barmherzig und so weiter. Wenn wir jetzt daran sitzen würden, jeden einzelnen Namen zu erklären, jeder einzelne von ihnen würde stundenlang gehen, subhanallah. So wie als wir bei unserem Schiff saßen, hat er über einen Namen oder eine Kategorie der Namen, denn manchmal ähneln sich die Namen, wochenlang Unterricht gemacht, subhanallah. Und das ist nur eine Angelegenheit. Und man kann diese Sachen nachlesen. Allah genügt als Sachwalter, Allah ist genügt als Abrechner, Allah ist zu allem fähig, sicherlich fast doch alles und so weiter. Man sieht diese Namen und Eigenschaften und er bringt hier schöne Beispiele und er hat natürlich Begründungen dazu, warum er diese Sachen bringt. Aber inshallah ta'ala wollen wir nicht weiterhin darauf eingehen, auf diese Sachen, weil das zu viel wird. Und wir machen ja inshallah ta'ala eine kurze Erklärung von diesen Sachen. Wichtig ist zu verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala's Namen Tawfiqiyya sind. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala selber bestimmt, welchen Namen er uns offenbart. Wir können nicht von einer Eigenschaft einen Namen Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Wie zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er sich auch rächt. Ist Allah subhanahu wa ta'ala jetzt der Rächer? Nein, das ist er nicht. Aber andersrum können wir das machen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist der Barmherzige, dann können wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig. Na, das bezüglich den Namen oder einigen Beispielen von Allah subhanahu wa ta'ala's Namen. Barakallahu fikum, bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.